Unter verschiedenen Themen wie Korea wirft dem CIA und Südkorea die Denke für den Angriff gegen sein Führungsgremium vor, berichteten die ausländischen Massenmedien am 5. und 6. Mai über die Erklärung des Sprechers des Ministeriums für Staatsschutz der DFRK mit dem Titel »Durch einen Vernichtungskrieg der Gerechtigkeit wird man die Mörder der Geheimdienste der USA und Südkoreas, der Herde von Terror, unbarmherzig bestrafen.« Unter ihnen sind die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die russischen Nachrichtenagenturen TASS und der Novosti, die Nachrichtenagentur Reuters und der Sender BBC von Großbritannien, die isländische Zeitung MBLIS, die dänische Politiken, die thailändische Bangkok Post, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die algerische Internetzeitung Al-Bilad und die südafrikanische Zeitung Pretoria News.